Hallo und herzlich willkommen zum 178. Conncast-Themen-Podcast. Wir reden heute über Detektiv Conan Band 107. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich darauf, mit euch über den Band zu reden. Kann sein, dass ab und zu noch mal ein paar Geräusche bei mir im Hintergrund zu hören sind, weil ich nehme live von der Baustelle auf. Nein, aber die Nachbarn sind hier gerade so ein bisschen am Rumwerkeln. Deswegen kann sein, dass ihr ab und zu mal so ein bisschen was im Hintergrund hört. Ich hoffe, das ist okay. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen. Schönen guten Abend oder guten Tag. Ich freue mich auf Band 107 mit euch. Der 107. Band von Detektiv Conan ist in Japan erschienen am 18. April 2025, passend zum damaligen Filmstart. Und ist jetzt bei uns erschienen am 10. Februar, beziehungsweise eigentlich stand mal der 11. drin. Jetzt haben aber irgendwie alle Shops doch jetzt gesagt, es war doch der 10. Er ist auf jeden Fall jetzt im Februar erschienen und wir haben ihn in der Hand oder auf dem E-Book, wenn man das dann da lieber lesen möchte. Auf dem Cover sehen wir Conan ja in diesem lila Band 107 und das Logo und Conan selbst in seinem einen Fall-Outfit aus dem zweiten Fall. Ist im Begriff, jemandem hinterherzulaufen und im Hintergrund sehen wir eine Straße in der Abenddämmerung, getränkt von Straßenlaternenlicht und alles ist zugeschneit. Das ist natürlich etwas, was wir mit Nagano im Manga identifizieren oder auch mit Deutschland jetzt gerade vor den Haustüren, je nachdem, in welcher Region man gerade ist. Wenn man sich das japanische Cover ansieht, zum Beispiel auf conwiki.org, und die da vergleicht, dann kann man sehen, dass die Cover ja sehr ähnlich sind. Gut, Stockfotos irgendwie von der Straße bei Abend kann man natürlich sehr viele finden. Und sie geben sich jetzt nicht so viel unterschiedlich. Man hat das Gefühl, in Japan ist es noch ein bisschen heller am Abend als auf dem deutschen Cover. Und ja, das deutsche Cover ist ein bisschen weiter raus. Man sieht so ein bisschen mehr Straße und eingestellte Briefkästen. Das japanische ist so ein bisschen näher dran an so einer Straße und man sieht die dann eher so auf Autohöhe und nicht so von oben. Also die beiden Cover geben sich insgesamt nicht so viel. Das finde ich auch. Die sind doch relativ ähnlich, was ich auch ganz angenehm finde, weil da halt wirklich so japanisches Original und deutscher Band weitestgehend übereinstimmen und es wirkt irgendwie harmonischer dadurch als so bei anderen Covern, wenngleich die natürlich auch schön aussehen, ne? Ja, also schön sind sie auf jeden Fall beide. Ich muss sagen, das Japanische wirkt auf mich mehr so, ja, das ist Wald mit Schnee. Beim Deutschen ist es, wie Lasse schon sagte, das ist dunkler gehalten. Dadurch wirkt es für mich etwas stimmungsvoller und im Deutschen ist es so, wir haben links diese Laterne, das gibt so ein bisschen Stimmung. Und rechts geht die Straße dann weiter, da hinten ist auch nochmal eine Laterne. Und ja, da gefällt mir dann das Deutsche so ein bisschen besser, eben weil es auch so ein bisschen, ja, dunkler gehalten ist, stimmungsvoller. Das mag ich irgendwie ein bisschen mehr. Der Con an sich, den wir hier für das Cover bekommen haben, da sind wir eigentlich immer recht zufrieden mit. Ich muss aber tatsächlich sagen, bei diesem Band, Conan rennt ja hier einfach nur hinterher, das ist ja dann quasi so an die Szene angelegt aus dem Nagano-Fall mit den Autos dann. Ich hätte es aber fast passender gefunden für diesen Fall, der referenziert wird, dass weil da fangen ja dauernd an die Arme so kurz so in Brand zu stehen. Ich hätte es eigentlich als Covermotiv dann fast passender gefunden, wenn Conan da so gestanden hätte und einer seiner Arme würde brennen und er würde dann so panisch da drauf gucken. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwer ein Redakteur gesagt hätte, das ist ein bisschen zu heftig für das Cover. Aber das hätte ich fast so ein bisschen besser gefunden in Bezug zu dem Fall, weil Conan da irgendwo hinterher rennt. Das hatten wir ja schon jetzt ein paar Mal und mit diesem Feuer dann so an den Ärmeln, was ja in dem Fall wirklich mehrmals vorkommt, hätte das so ein bisschen was, wäre das so ein bisschen einzigartiger gewesen. Aber ich kann auch verstehen, wenn man da vielleicht sagt, Conan, der da irgendwie einen Arm, der da Feuer gefangen hat, ist vielleicht ein bisschen zu extrem fürs Cover. Also es stimmt schon. Für den Nagano-Fall wäre so ein brennender Jackenarm vermutlich passender gewesen. Was heißt vermutlich? Wäre passender gewesen. Ich könnte mir halt aber vorstellen, so wie du es schon vermutest, Klasse, dass da dann einer der Redakteure gesagt hat, nee, das lassen wir mal besser sein. Wenn ich jetzt so mal die Cover von den ersten 106 Bänden, soweit sie mir denn im Gedächtnis sind, durchgehe, glaube ich, hatten wir bisher keinen einzigen Band, bei dem oder auf dessen Cover Conan in irgendeiner Form, keine Ahnung, geblutet hätte oder irgendwie stark verletzt gewesen wäre. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass da dann vielleicht so eine Grundlage für Shogakukan ist, dass man sagt, auf den Covern soll Conan immer möglichst vorteilhaft rüberkommen oder so. Dann auf dem Buchrücken haben wir mal wieder das Daumenkino-Rückenbild, Detektiv Conan, Band 107. Blutet das ganz leicht, bei mir blutet das Band 107 so ganz leicht auf die Rückseite mit drauf, aber nur ganz, ganz minimal. Gosho-Aoyama, Egmont Manga. Und dann auf der Rückseite Mystery auch in dem lila Egmont Logo. www.egmont-manga.de. Die Webseite gibt es, Stand jetzt, wir haben uns ja immer schon ein bisschen darüber unterhalten, dass die Webseite nicht mehr aktualisiert wird. Inzwischen gibt es sie effektiv gar nicht mehr. Alle egmont-manga.de Links leiten einfach weiter auf den Egmont Shop. Also das sind jetzt reine Weiterleitungsseiten nur noch, aber ich nehme an, es ist einfach ein bisschen prestigiger, wenn man auf den Band trotzdem noch egmont-manga.de druckt, anstatt gleich egmont-shop.de. Das wirkt dann nicht gleich so ja, marktplatzmäßig. ISBN-Nummer, Preis, ja, ausgeschildert hier 8 € für den Band 107. Ich habe ihn tatsächlich noch, weil ich ihn online vorbestellt hatte, für 7 bekommen, für 7 €. Tatsächlich, andere Leute haben das auch noch bekommen für 7 €, manche mussten aber auch nachbestellen für 8 €. Ja, also jedenfalls ausgeschildert ist er offensichtlich für 8. Und die Beschreibung: Warum schlagen sich die Detective Boys auf dem Polizeirevier von Nagano den Bauch voll? Es dauert nicht lange, da befinden sie sich die Freunde plötzlich mitten in einem Fall rund um eine geisterhafte Selbstentzündung. Außerdem wird Kogoro von Eri, Ran und Konnen beschattet. Wer ist die geheimnisvolle Lady, mit der er sich verabredet hat? Und im Schlüsselloch sehen wir den wütenden Hachiso Onizuka, den Lehrer von der Polizeischule. Der ist bestimmt so wütend, weil sein Fall im Buchrücken keine Erwähnung fand. Dann gehen wir doch mal rein in den Band an sich. Wenn wir ihn aufschlagen, erstes Bild, dann sehen wir Gosho-Aoyama, der darf brennen in diesem Manga. Da darf ein Körperteil in Flammen stehen, weil es ist ja nicht direkt auf dem Cover, sondern hier auf der ersten Seite und im Japanischen ja in der Dust Jacket drin im Inneren. Er spricht nochmal hier über die Sendung, die Fernsehsendung, die Doku, die wir ja auch im deutschen Fernsehen gesehen haben. Das ist eben dieses Professional von NHK, was dann eben bei uns auch bei ProSieben Max lief, und sprach darum, wie peinlich das war. Aber sein erschöpftes Ich so von der Kamera zu sehen, war auch irgendwie interessant. Und er hat auch nochmal angesprochen, was wir auch in mehreren Besprechungen mal hatten, dass er ja immer so alleine ist. Und da hatte ich ja auch schon mal eingeworfen, er hat ja eigentlich auch Assistenten. Und hier spricht er es eben an, dass seine Assistenten in der Doku nicht vorkommen. Scheinbar, weil die das nicht wollten oder weil es halt irgendwie nicht das Thema war. Aber dass er hier sagt, falls es zum zweiten Dreh kommt, zerrt er die dann auch vor die Kamera, damit die mal sehen, wie peinlich das ist. Also hier noch, irgendwie kommt diese Dokumentation immer wieder so zum Ding, so in den letzten 2, 3 Jahren. Ist ganz interessant, und hier nochmal einen kleinen Hintergrund-Einblick, wie Gosho-Aoyama sich damit gefühlt hat. Das ist eins der wenigen Vorworte, in denen Aoyama etwas erwähnt, was gemacht wurde oder was passiert ist, was deutsche Zuschauer sich auch mal anschauen können, ohne irgendwelche Umwege gehen zu müssen, weil das ist ja offiziell bei uns im Fernsehen gelaufen. Und da muss ich schon sagen, das war irgendwie ganz schön, so das Vorwort zu lesen und sich zu denken, ha, ich weiß, wovon der spricht, ich habe das gesehen. Ja, genau, das hat mich auch sehr gefreut, das zu sehen, und hat mich direkt daran erinnert, wie schön das war, auch seinen persönlichen Kommentar dazu zu hören und wie er es mit Humor nimmt und sagt, ich ziehe euch vor die Kamera, dann seht ihr das auch. Und was ich persönlich noch gefeiert hätte, was leider nicht stattgefunden hat, wenn er geschrieben hätte, hallo, hier brennt wie immer euer Aoyama, weil er vor Leidenschaft brennt, den Manga zu zeichnen, oder eben wie wir das im Bild sehen. Dazu ist es leider nicht gekommen, den Wortwitz haben sie sich leider entgehen lassen. Auf der nächsten Seite finden wir schon das Impressum. Detektiv Conan von Gosho Aoyama 107, deutschsprachige Ausgabe durch Egmont Manga, erste Auflage 2026. Redaktion Marco Walz und Stine Svenja Fahrich, Lektorat Christian Schmidt und Christopher Willmann, Gestaltung Claudia V. Villhauer und Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, ISBN Storyhouse Egmont. Und dann auf der nächsten Seite haben wir das alternative Cover. Kleines bisschen generisch, Kon und Shinichi haben eine Detective Boys Abzeichnung, gucken das an bzw. zeigen das in die Kamera. Dann auf der nächsten Seite das, was bisher geschah und die Inhaltsangabe. Wir haben in diesem Band wieder 10 Kapitel plus das Bonusmaterial, dann Fall 1 bis 10 Material plus Alpha, wie das da steht. Und haben in diesem Band 3 Fälle, dann insgesamt auf den 10 Kapiteln. Einmal mit 3 Kapiteln, dann 4 Kapitel und dann nochmal 3 Kapitel. Und wir fangen mit dem ersten Fall an, Zufallsbegegnung gordischer Knoten, eine einmalige Gelegenheit. Und zu diesem Fall erzähle ich jetzt nochmal etwas. Wir beginnen in der Detektei Mori, wo Kogoro Kaffee geschenkt bekommen hat, mit merkwürdigen Schriftzeichen, japanischen Schriftzeichen, die auf Japanisch irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Und dadurch fühlt sich Ran erinnert an einen schönen jungen Polizeischüler. Und dann zerbricht aber auch noch der Wasserhahn der Detektei Mori. Und Kon kommt mit seinem Fußball vorbei und dadurch kommen Ran all die Erinnerungen wieder. Und sie erinnert sich daran, wie sie mit Shinichi vor einigen Jahren, so circa vor 7 Jahren müsste es dann gewesen sein, als sie so 10 waren, wie sie in einem Park Fußball gespielt hatten und dabei ein Wasserhahn kaputt gegangen ist. Und dann kam ein Polizeischüler dazu und hat das mit einem Baseball gefixt. Und diese Polizeischüler waren natürlich die Freunde von der Wild Police Story, also Matsuda, Hagiwara, Date, Hiromitsu Murufushi und dann später auch Amuro, beziehungsweise Rei Furuya. Und das ist so ein bisschen eine Adaption, beziehungsweise eine leichte Abwandlung und Erweiterung von dem einen Flashback aus Film 25, wo wir das ja auch hatten. In der Szene war Amuro nicht dabei, deswegen kommt er hier so ein bisschen später dazu. Also es ist so eine Art Adaption davon und Erweiterung. Falls einem das hier bekannt vorkam irgendwoher und dann man den Fall nicht im Weekly gelesen hat, dann ist das wahrscheinlich daher, weil das geht jetzt nämlich dadurch so weiter, dass sie nach diesem Vorfall den Polizeischüler mit denen noch einen Fall erlebt haben, weil sie dann eben Shinichi und Ran sind nämlich gerade dabei, etwas zu untersuchen und Ran plaudert das so ein bisschen aus und dadurch erzählen sie es dann den Polizeischülern. Shinichi hält erst nichts von denen, weil der also sagt, ja, ihr spielt hier irgendwie Baseball im Park, seid ihr irgendwelche Statisten oder so, echte Polizeischüler würden das ja nie machen und legt sich dann so ein bisschen mit Matsuda an, der sich natürlich leicht provozieren lässt von einem 10-jährigen Kind, naja, typisch. Und jedenfalls nach ein bisschen hin und her geht es dann eben um einen Fall. Es gibt nämlich eine Monstervilla, wo verschiedene Dinge passiert sind, die war irgendwie seltsam und da hat Shinichi auch einen komischen Zettel gefunden, auch mit japanischen Schriftzeichen scheinbar, die aber in der Reihenfolge gar keinen Sinn ergeben. Jedenfalls wird da ein viel zu hoher Preis beschrieben und es sind da auch merkwürdige Sachen passiert, brennende Fische, eine große schwarze Schlange, ein Dämonenfoto bei den Leuten und die Leute, die da leben, waren irgendwie so abweisend. Und die Polizeischüler sind nach diesem Zettel mit dem 1 Gramm für 6000 Yen und diesen Schriftzeichen, sind sie sehr interessiert an dem Fall und kommen mit zur Villa und schauen sich die ganze Sache mal an und untersuchen die Phänomene. Und es geht dann eben darum, sie konfrontieren die Männer dann so ein bisschen damit, untersuchen das Ganze, die reden sich raus, ach naja, wir sind hier, wir machen hier so ein bisschen Aktienhandel und so weiter, ist ja alles ganz unverdächtig, kein Problem. Und das ist doch jetzt alles nicht so schlimm, ganz harmlose Daytrader. Und dann entlarven sie so ein bisschen, zeigen sie so hier, wie funktionieren denn diese ganzen Sachen mit den Monstern. Das sind nämlich eigentlich in Wahrheit keine Monster gewesen, sondern kann man alles wissenschaftlich erklären mit so Tricks. Aber dann stellt sich raus, die wollten nicht einfach nur irgendwie die Kinder vertreiben, sondern sie sind gar keine Daytrader, sondern Drogenhändler. Und sie bauen Drogen an und verticken Drogen. Und das ist in Japan, selbst für sowas wie Marihuana, eine ziemlich große Straftat, weil Japan sehr restriktive Drogengesetze hat. Und da gibt es am Ende noch so eine kleine Action-Szene. Autoverfolgungsjagd, Motorrad. Einem Typ wird noch in die Fresse geschlagen von Amuro. In der sehr lustigen Szene mit seinem Kumpel Hiromitsu. Und am Ende des Falls, in der Gegenwart, ist dann Amuro auch in der Detektei Mori und hilft dann mit dem Dings. Und Korn erinnert sich dann, ach ja, das war ja, er war damals der Polizeischüler. Und am Ende scheint sich auch Amuro zu erinnern und sagt, ich habe es schon immer irgendwie so ein bisschen geahnt, aber irgendwie kommt es mir doch so vor, als wäre dieser Junge irgendwie so wie der Junge von damals. Das heißt, Conan muss irgendwie Shinichikuro sein? Fragezeichen. Und ja, damit endet dieser Fall mit diesem Cliffhanger, beziehungsweise diesem oh, dumm, dumm, dumm, hat er jetzt die Identität durchschaut. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal beschäftigen wir uns damit, wie hat uns denn dieser Fall in den Band gefallen? Insgesamt war ich echt sehr angetan von dem Fall. Was vielleicht auch daran liegen mag, das muss ich vorweg sagen, dass es der erste reguläre Detektiv-Conan-Band seit, boah, ich weiß gar nicht, Band 106 kam im August raus, letzten Jahres, also seit etwa einem halben Jahr gewesen ist. Und den jetzt dann aufzuschlagen und einfach wieder so einen Fall in Papier vorliegen zu haben und zu lesen, war einfach ein total tolles und für mich auch in gewisser Weise fast schon nostalgisches Gefühl. Deshalb hatte der Fall für mich auch einen sehr leichten und einfachen Start gehabt, muss ich sagen. Ich habe das Ganze erstmal sehr wohlwollend aufgenommen. Und ansonsten zum Fall an sich. Ich finde es ja bemerkenswert, dass der nahezu vollständig in der Vergangenheit spielt. Also von vor 7 Jahren etwa, bis auf den Part, wo halt eben Kogoro verzweifelt versucht, irgendwie den Wasserrohrbruch zu stoppen bei sich in der Detektei. Ja, so diese, wie soll ich sagen, Kabbelei zwischen Matsuda und Shinichi ist schon irgendwie ganz lustig, aber ich muss auch sagen, ich fand sie sogar ein kleines bisschen peinlich eigentlich, weil ich mir so denke, wieso lässt sich ein 22-jähriger Polizeistudent von einem 10-jährigen Steppke die ganze Zeit ins Boxhorn und ins Boxhorn jagen und lässt sich von ihm verärgern. Aber irgendwie war es auch ganz nett, so diesen wiederkehrenden Running Gag zu haben. Es ist so eine kleine Mischung auch für mich gewesen aus dem klassischen Detektiv Conan und aus den Elementen aus Wild Police Story, weil da hattest du natürlich auch die einzelnen Schüler, die vorgestellt wurden und dann eben auch den chronisch aggressiven, jähzornigen Onizuka, der sie in den Senkel stellt für all die Verfehlungen, die sie da begehen, aber letzten Endes doch echt dankbar ist, dass sie da sind und an sich ja wirklich dafür, dass sie noch in Ausbildung sind, einen richtig guten Job machen. In diesem Fall dann jetzt halt eben Marihuana-Farmer und Dealer dingfest zu machen. Das ist ja schon, ne, wie du es gesagt hattest, Lasse, so generell Drogenhandel in Japan nochmal eine andere Stufe, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Das heißt, wer da so eine Bande hochnimmt von der Polizei, der hat sich quasi schon seine Ehren verdient, selbst wenn er noch in Ausbildung ist. Ja, das so dazu. Was gibt's noch, was ich groß sagen kann? Ja, am Ende dann nochmal der Moment, in dem Amuro einleuchtet oder noch deutlicher wird, dass Conan eben wirklich Shinichi Kudo sein muss. Da gab es jetzt nicht so viel, was die Haupthandlung oder, sag ich mal, die Beziehung Amuro und Conan großartig weitergebracht hätte, meiner Meinung nach. Aber alles in allem habe ich mich gut unterhalten gefühlt und würde hier auch so im Mittelfeld liegen bei 3 von 5 Daytradern. Ich fand in dem Fall an sich, die Dynamiken haben Spaß gemacht, auch wenn sie irgendwie den Briefkasten knacken und dann ran und Shinichi so sind. Also Shinichi dann so, darfst du das? Und ran so, das ist Diebstahl. Und dann Matsuda sagt, ja, wir Polizisten, wir dürfen das. Und Data dann so ist, ja, aber eigentlich macht man das nicht Kinder, ne? Also dann wie, also Data als der Captain von ihrem Team dann so ein bisschen versucht, trotzdem mal Vorbild zu sein. Und dann sagt ja auch irgendwie, ja, Detektiv, Privatdetektiv, das ist es nicht, du musst zur Polizei. Das ist, die Charakterdynamiken ganz, waren gut, haben mir am besten gefallen in diesem Fall. Diese Tricks mit diesen, mit den Geistervorfällen da, das war mir ein bisschen zu sehr. Wir wissen ja aus verschiedenen Fällen, auch aus der Doku, dass Gosho Aoyama und seine Redakteure dann ja auch gerne mal so Social Media durchgucken für irgendwelche solche Videos, für irgendwelche Tricks. Und da hat sich es mir einfach zu sehr danach angefühlt. Okay, ihr habt jetzt hier einfach drei Videos irgendwie mit coolen so Tricks, die irgendwas so simulieren gesehen und euch entschieden, ja, das bauen wir jetzt hier ein. Und das waren mir einfach so drei Dinger so auf einmal, die dann so auch so schnell abgehandelt werden. Das war mir so ein bisschen zu offensichtlich. Also ich mag das, wenn diese Recherchesachen, wenn die so ein bisschen besser eingewoben sind. Hier war mir das so ein bisschen zu viel. Diese Sache mit den Schriftarten, dass das dann irgendwie auf Japanisch ein Schriftzeichen sind, aber das keinen Sinn macht auf Japanisch, weil man muss das lesen wie westliche Buchstaben dann so quasi, ist natürlich fast ein bisschen offensichtlich für uns als westliche Leser, aber das funktioniert in Japan natürlich auch besser und funktioniert halt auch besser, weil Shinichi und Ran 10 Jahre alt sind zu dem Zeitpunkt und Kogoro checkt es auch in der Gegenwart nicht, aber das macht ja Sinn, er ist Kogoro. Und die Polizeischüler checken es dann ja sofort. Also das ist dann ja auch wird ja nicht als das riesige Rätsel präsentiert jetzt unbedingt so. Also das ist auch schon okay. Und auch die Action am Ende fand ich jetzt nicht sonderlich übertrieben. Also das fand ich jetzt nicht Filmniveau, sondern fand ich im Rahmen des Manga, wo wir ja auch Szenen hatten, wo dann Conan mit Genta und Mitsuhiko und alle zu dritt auf dem Skateboard dann an der Seite vom Laster entlang sliden. Das hatten wir in den ersten paar Bänden schon. Also da ist das hier schon okay. Und ja, das am Ende mit Amuro, dass der jetzt irgendwie dadurch irgendwie so auf die Identität kommt, hat mir auch nicht wirklich was gegeben. Aber ich muss auch sagen, ich fand das damals auch lame, wie Subaru es rausgefunden hat und damit auch Akai, mit diesem, dass er ihn halt irgendwie so belauscht. Und dass er, oh, dadurch hat es jetzt rausgefunden, das fand ich auch so ein bisschen, naja, also, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unspektakulär. Und auch wie mit Subaru und Akai sehe ich das jetzt hier auch nicht, dass das irgendwas bringt. Also, weil Con und Amuro arbeiten eh schon so eng zusammen und haben so ein Wissen so viel voneinander, ob er jetzt auch noch weiß, dass er Shinichi ist. Naja, also was, das sehe ich wie bei Akai hat es auch nichts verändert. Und also sie sprechen ja auch nicht mal offen darüber. Also sie wissen es beide, dass jeder, dass Akai es weiß und es passiert halt nichts. Und so sehe ich das bei Amuro auch. Oder ich glaube jetzt nicht, dass Amuro jetzt so rumrennt und sagt, oh, ich habe Shinichi Kudo gefunden. Ne? Also ich glaube, da macht sich ja keiner irgendwie Illusion, dass das jetzt da irgendwelche Konsequenzen hat. Von daher hat mir das jetzt hier am Ende auch nicht so viel gegeben. Ich finde das jetzt aber auch nicht so schlimm. Und ja, auch, dass die Polizeischüler jetzt wieder auftauchen. Ich habe auch damals gesagt, so um Film 25 rum, reicht jetzt auch langsam mit ihnen. Aber so viele Fälle mit allen fünf in ihrer tatsächlichen Polizeizeit hatten wir jetzt auch nicht. Und nach so, und jetzt hier auch. Jens hat es ja auch gesagt, jetzt mal wieder ein Band nach so längerer Zeit. Und jetzt hier immer wieder zu haben, hat es mich tatsächlich auch ein bisschen weniger gestört als vielleicht noch zum Weekly Release oder ein bisschen. Je weiter weg wir von Film 25 kommen, desto mehr finde ich ja schon irgendwie okay. Und das Why Police Story Spin-off ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Also, naja, wird halt auch nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also insgesamt habe ich auch meine Kritik an diesem Fall. Aber gerade auch mit den Charakterdynamiken und so alles und wie sie dann am Ende die Täter dingfest machen, das hat mich alles schon sehr unterhalten. Deswegen fand ich den Fall insgesamt gut. Ja, mir hat der Fall auch sehr gut gefallen. Ich mag ja die Polizeischüler sowieso. Dann auch mit dem Hintergrund, dass wir Film 25 halt hatten, wo der Fall auch angesprochen wurde, dass wir jetzt hier quasi, ja, den Rest zu sehen bekommen, was damals so alles passiert ist. Dann Klein Ran und Klein Shinichi wiederzusehen, fand ich auch sehr schön. Und ja, wie die fünf Polizisten halt allgemein zusammenarbeiten, hat mir auch in Wild Police Story schon gefallen. Und deswegen, ja, war das hier sehr schön gemacht. Das mit den Tricks, ja, weiß ich, also ich fand am unspannendsten das mit der schwarzen Schlange und bei den tanzenden Feuer und dachte ich so, ja, okay, das ist gut, das finde ich spannend. Das mit dem Oger auf dem Kopf, dieses Bild hat mich so an diesen Vampir-Villa-Fall erinnert, wo da auch dieser Kopf im Hintergrund war. Ja, und ansonsten, ja, muss ich sagen, bin ich am Anfang auch Kogoro gewesen, weil mir das mit den Schriftzeichen, mit den Buchstaben, das ist mir da gar nicht bewusst geworden, erst als sie es quasi aufgelöst haben und ich wieder nach vorne geblättert habe, habe ich gesehen, oh ja, da steht ja wirklich was. Okay. Ja, aber dazu ist der Fall im Weekly bei mir auch viel zu lange her gewesen. Von daher, ich bin da vollkommen unvorbereitet reingegangen. Und ja, es war ein super Einstieg in den Band. Ja, ein schöner, entspannter Fall, wie gesagt, mit den vielen Leuten. Und ja, dass jetzt am Ende Amuro das rausgefunden hat. Ich glaube auch nicht, dass das groß irgendwie was ändert. Ich hatte nur dann direkt wieder den, ja, Krähenopa, sag ich mal, im Kopf da, der gesagt hat, überprüfe Conan Edogawa von Kopf bis Fuß. Was da, ob er ihm da jetzt doch irgendwie groß was erzählt, weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass Amuro irgendwem die Identität verrät, weil dafür ist er einfach einer von den Guten und ja, die arbeiten dafür einfach viel zu gut zusammen und ja, von daher hat es mich sowieso schon so ein bisschen gewundert, dass er sich da eh nie so seine Gedanken gemacht hat, weil im Prinzip ist er ein 7-jähriges Kind und hat diese Kombinationsgabe und macht diese ganze Action und das alles. Und ja, er nimmt das gefühlt einfach so hin oder irgendwie so. Also von daher, dass er quasi doch Shinichi ist, ist eigentlich nicht weiter verwunderlich. Das passt eigentlich nur gut ins restliche Gesamtbild. Was er jetzt damit anfängt, ja, schauen wir mal. Wermut ist ja auch noch so ein bisschen da in der Organisationsseite, aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da mit irgendwem drüber spricht. Er nimmt das wahrscheinlich auch einfach so hin. Und das war's dann. Müssen wir mal schauen, was da weiter passiert. Ja, wie gesagt, also hier der erste Fall von den dreien hat mir sehr gut gefallen. Fand ich schön, mit den ganzen Charakteren einzusteigen. So ein bisschen, ja, hin und her zu haben, mit das Ganze beginnt in der Gegenwart und dann schwenkt es immer mal wieder so ein bisschen hin und her. Im zweiten Kapitel fand ich so ein bisschen, ja, muss nicht unbedingt sein, also wir hätten auch direkt in der Vergangenheit bleiben können, aber ja, auch nicht weiter wild. Wie gesagt, war ein schöner Einstieg, hat mir sehr gut gefallen. Dann geht es für uns jetzt weiter in diesem Band mit einem Vierkapitelfall in Nagano, passend zum letzten Kinofilm natürlich. Das Licht des Entschlafenen, und dazu erzählt uns jetzt Jens etwas. Genau. Wie Lasse gesagt hat, der nächste Fall spielt in Nagano und wir begleiten als allererstes die Detective Boys und den Professor, wie sie sich auf den Weg zum Hauptquartier der Polizei von Nagano machen. Denn sie werden von Kogoro geschickt. Eigentlich wurde er ja eingeladen, sollte dort leckere Lebensmittel abholen. Doch wie es dann eben so kam, er ist leider krank geworden. Ran konnte dann auch nicht mit. Die ist zu Hause geblieben und pflegt ihren Vater gesund. Und so kommen dann die Detective Boys in den Genuss, mit Yui Uehara, Kansuke Yamato und Takaaki Morofushi ein wenig Zeit zu verbringen. Und sie bekommen dann auch von Yui angeboten, dass sie sie so ein bisschen durch das Polizeipräsidium führt und eine kleine Tour mit ihnen macht. Sie kommen dann auch schließlich in die Kantine der Polizei, essen dort zu Mittag und sie treffen dann letzten Endes auch eine Vierergruppe von Streamern, die wohl auch relativ erfolgreich im Internet mit ihren Videos sind, in denen sie besondere Orte in Japan aufsuchen, an denen es angeblich spuken soll. Und sie gehen dann eben dem Spuk auf den Grund und nehmen das Ganze auf. Und es ist so eine Mischung aus, ja, einerseits so ein bisschen Lost Places oder, sag ich mal, vielleicht auch Liminal Spaces aufsuchen und so ein bisschen Schauspiel dabei betreiben. Naja, gut. Sie freunden sich dann so ein bisschen an, alle untereinander, und dann ist es so, dass die Detective Boys erfahren, dass bei dieser Vierergruppe Streamern eigentlich noch eine fünfte Person dazugehört. Derjenige ist allerdings 3 Monate vor der Handlung des Falls verstorben, ist bei einem Brand ums Leben gekommen. Und die Detective Boys begleiten anschließend dann die Kompassdetektive, wie sich die Gruppe nennt, zu diesem einen Ort in Nagano, wo sie ihr nächstes Video drehen wollen und die Seele ihres verstorbenen Freundes heraufbeschwören möchten in Form einer Flamme. Das nennen sie das Licht des Entschlafenen. Das sei so eine Spuklegende, die sich eben zutragen würde, dass man, wenn man eben die Seelen der Toten heraufbeschwören würde, und das funktionieren würde, dann am Ende diese Seele in Form einer lodernden Flamme sichtbar würde. Und zunächst, wie es scheint, funktioniert es nicht. Dann scheint es am Ende doch zu funktionieren, nämlich die Hauptdarstellerin der Streamergruppe steht auf einmal mit ihrem linken Arm in Flammen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann das jetzt sein? Ein Spuk wird es vermutlich nicht sein, sondern ein von Menschen gemachtes, menschenhandgemachtes Phänomen. Aber wie konnte das letzten Endes funktionieren? Naja gut, dann wird da erstmal drüber gegrübelt, wie das jetzt am Ende weitergehen kann. Und währenddessen nimmt der Fall ebenso seinen Lauf. Die Ereignisse mit aufsteigendem Rauch und mit brennenden Kleidungsstücken wiederholen sich dann auch im weiteren Verlauf der 4 Kapitel. Einer der Streamer muss schließlich auch ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil er bei einem dieser Phänomene schwer mit dem Auto verunglückt. Und am Ende ermitteln dann eben Conan, Yamato und Morofushi gemeinsam den Täter in diesem Fall, der dann am Ende auch erfolgreich gestellt wird. Die ganzen Phänomene werden aufgeklärt und zu guter Letzt, ja, ist der Fall abgeschlossen und Conan ist wieder zurück in der Detektei Mori. So viel zur groben Handlung. Zum Licht des Entschlafenen. Wie hat euch der Fall gefallen? Also für mich kann ich ja jetzt schon mal sagen, ist das wahrscheinlich so der beste Fall in diesem Band. Wir haben hier wieder Nagano-Fälle, sind ja immer so ein bisschen was Besonderes, so ähnlich wie Heiji-Fälle und Kaito-Kid-Fälle. Und die Nagano-Crew ist natürlich einfach super sympathisch. Wir haben hier auch wieder viele schöne Charaktermomente. Dann Yui da im Büro. In diesem Fall ist sie ganz schlecht darin, kann nicht Kanchan zu sagen, sondern oder in dem Deutschen einfach nur kann. Und die anderen Namen für Yamato benutzen dann im Büro, wo dann die eine sagt, oh, du kannst ruhig Kanchan sagen, und der andere so, sie verrät ja dem Con am Telefon all unsere Erkenntnisse. Ist das denn überhaupt in Ordnung? Wo man sich auch vorstellen könnte, dass das, weil Gosho-Oyama hat ja auch das Polizeirevier Nagano besucht zur Recherche dafür, und dass da irgendwie so Kollegen jetzt da so auftauchen von Yui, da kann man sich auch vorstellen, dass dieses mit dem Erkenntnis verraten, dass das vielleicht auch irgendwie ein echter Polizist da zu ihm gesagt hat. Also wie freizügig die Polizisten mit Informationen geht, das geht so eigentlich aber nicht. Und dass er das dann so eingebaut hat, stelle ich mir vor, deswegen. Und dann auch Ahaibara zieht natürlich dann Yui auch so ein bisschen auf da, mit ihrer Vergangenheit allgemein auch ein bisschen mal wieder was zu sehen von der Vergangenheit von Yui, Kanzuke und Yui, Kanzuke und Kome. Ist natürlich auch schön, auch weil sie gerade ein bisschen andere Dynamik haben als so andere Dinger, weil ja Yui eben 6 Jahre jünger ist als die beiden anderen und da ja dann ein bisschen andere Dynamiken damals, die es dann so gibt. So der Fall an sich, wir haben jetzt lustigerweise schon wieder eine Streamergruppe in Nagano, also scheinbar fahren viele Streamer nach Nagano irgendwie. Im letzten Fall da mit der Grenze von Gunma waren es ja auch Streamer. An sich, ich fand's so von der Atmosphäre her ganz cool. Auch dann gerade dann so die Zeichnungen auf der Straße dann da, wie der Fall sich da ereignet hat, fand ich atmosphärisch ganz stimmig. So der Trick jetzt am Ende war natürlich mal wieder alles ein bisschen irgendwie, naja, also funktioniert das alles wirklich so? Aber insgesamt hat mir das trotzdem doch ganz gut gefallen, auch dass das, wie es dann am Ende aufgelöst wurde und dass das eine Opfer ja nicht tatsächlich gestorben ist. Fand ich dann auch ganz schön und so alles. Insgesamt war das einfach, ist einfach ein cooles Motiv, dass dann plötzlich die Ärmel anfängt zu brennen und was steckt so dahinter. Das ist auch visuell und so und als Rätsel finde ich schon, das macht Spaß und regt so ein bisschen die Vorstellung an. Und in der Hinsicht fand ich den Fall sehr gut und auch mit der Charakterinteraktion. Und deswegen finde ich das insgesamt einen sehr guten Fall, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, der Titel bildgebende Fall hier in Nagano. Nagano ist ja immer was Besonderes. Ja, fand ich hier auch sehr gut soweit. Auch am Anfang dann so dieses, dass die Detective Bus eigentlich eher Ski fahren wollten. Und dann kriegen sie diese Führung geboten und alle sind total begeistert und keiner will irgendwie Ski fahren und das Polizeirevier ansehen ist viel besser. Da, ja, bin ich dann mal gespannt, was da dann noch so kommt. Sie haben ja da viele schöne Sachen gezeigt mit, ja, der Kantine und der Polizeikapelle und das alles. Das war, ja, sehr schön. Und dann treffen sie eben auf diese andere Detektivgruppe. Ja, hatten wir auch schon mal irgendwann, ey, es wiederholt sich alles so ein bisschen, aber irgendwie ist trotzdem immer alles sehr schön, auch so dann mit dem Fall an sich, was ja mit den Kompassdetektiven da zusammenhängt, fand ich auch ja interessant, dass die diesmal mit dem Tod der Person, dass sie damit sehr offen umgegangen sind, nicht so wie in anderen Fällen, wo es dann heißt, ja, es ist eine Person damals gestorben und dann sind alle total verschreckt oder wütend und sagen, wir wollten da nie wieder drüber reden, hört auf da, so ist, also sind da komplett, die Stimmung kippt dann jedes Mal und diesmal war es komplett anders. Sie haben da erzählt, was damals passiert ist und das und ja, dann geht der Fall, wie Jens schon gesagt hat, weiter und wir sehen dann, wie nach und nach halt diese Brandfälle da entstehen und als dann der eine halt das Auto gegen den Baum lenkt und er da ja so richtig einen Unfall hat, fand ich, das war nochmal so ein krasser Wendepunkt der Story, weil man dann so gedacht hat, okay, jetzt ja, ist der fast gestorben, also ja, war das ein versuchter Mord oder ne, oder wollte der Täter vielleicht sogar, dass der dabei stirbt und all sowas, also hat nochmal so einen Spannungsbogen generiert und ja, wie dann auch Conan und die anderen beiden halt zusammengearbeitet haben, um den Fall aufzuklären, war auch gut mit anzusehen, wie dann diese Tricks aufgelöst wurden. Ja, schwelgte immer wieder der Gedanke so mit, ah, haben sie das auch ausprobiert? Funktioniert das wirklich so? Und naja, mal schauen. Ansonsten die, ja, Hintergrundstory so ein bisschen oder die Vergangenheit, was Lasse schon gesagt hat mit Yui und den anderen beiden, was da so früher mit schwenkte, war auch sehr schön. Und so ein bisschen die Anmerkungen von Aoyama haben mir auch gut gefallen mit diese Informationsoffenlegung geht nur im Manga. Oder das mit der kleinen roten Schleife da so vor langer Zeit, also früher gab es das, vielleicht hat der Aoyama das selber in seiner Schulzeit und kennt das da ja noch oder so. Das war so ein bisschen eine nette kleine Seiteninformation, wo ich mir meinen Teil zugedacht habe und habe gedacht, ja, das ist doch ganz schön und ganz gut. Und ja, dann am Ende will Kogoro selber dann doch wieder dahin. Ja, sehr interessant. Also, ja, war ein guter Fall. Hat mir Spaß gemacht, wieder nach Nagano zu fahren und da wieder was zu erleben. Also ist auf jeden Fall lesenswert. Jetzt, wo du das gesagt hast, stelle ich mir vor, dass dann einer der Con-Redakteure dann so ein Azubi in der Shonen Sunday-Redaktion sagt: Hey, hey, neuer Azubi, willst du mal mitkommen zu Gushi Aoyama irgendwie da, zu unserem besten Mangaka? Da auszuprobieren. Und der Azubi so: Oh ja, toll, was darf ich denn da machen? Ah, wir stecken deinen Ärmel im Brand mit dem Laserpointer. Wie bitte? Das muss in die nächste Doku mit rein. Ja gut, ich meine, als Praktikant, da muss man ein dickes Fell haben, ne? Aber was ich mich ja auch gefragt habe, war bei dieser Sache, was du auch angesprochen hattest, Lasse, mit dem plappert unsere gesamten Erkenntnisse aus. Ob der Charakter, der das da sagt, soll das Gosho Aoyama selbst sein oder einer seiner Assistenten? Weißt du da was Genaueres? Nee, was genau ist, weiß man nicht. Ich glaube nicht, dass es Aoyama sein soll. Also meine Vorstellung ist, dass das vielleicht irgendeiner ist, den er da getroffen hat in Nagano. Wir hatten ja auch mal in der Klassenfahrt im Band 95 hatten wir dann plötzlich auch nur so in einem Panel von Aoyama gezeichnet, so einen Wegweiser, der einen, so einen Tourguide, der einem dann so Richtungsangaben macht. Und der basierte auch auf einem echten Tourguide, den sie da getroffen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendein Polizist ist da in Nagano, der irgendwie Aoyama bei der Recherche irgendwie angesprochen hat und gesagt hat, also so wie die Polizisten da Informationen leaken an Con, das geht ja eigentlich nicht. Und dass Aoyama das deswegen eingebaut hat, das ist aber nur Spekulation. Okay, ja, aber das könnte sein. Es wäre zumindest einleuchtend, ja. Weil das hatte ich mich schon beim Lesen so ein bisschen gefragt. Naja, auf jeden Fall, was ich auch schon irgendwie so lustig fand, das war so diese durchtriebene Ader von Ei in dem Fall. Das hattest du auch angesprochen, Lasse, wo sie dann ständig Yui aufzieht mit diesem kann, kann, kann. Und das muss ich sagen, das ist schon selten, dass Eimer so ein Verhalten an den Tag legt, aber wenn, dann ist es doch irgendwie zum Schmunzeln, weil eigentlich ist sie ja doch eher immer so die, die cool ist und abgeklärt und ach ja, pff, nach außen total emotionslos wirkt, aber so manchmal, gerade wenn es um irgendwie so romantische Neckigkeiten oder sowas geht, kann sie wirklich echt fies sein und auch jemanden so richtig die ganze Zeit foppen. Und ich finde das irgendwie cool, diese Art von ihr, wenn sie dann halt auch mal so ein bisschen menschliche Emotionen einfach zeigt und sich dann vielleicht auch mal so ein bisschen hinreißen lässt. Abgesehen davon, so inhaltlich muss ich auch sagen, fand ich den Fall echt sehr gut. Gerade auch, weil es dadurch, dass es ein Vierkapitelfall ist, ein ausführlicherer Fall ist, der entsprechend auch mehr Details und mehr Informationen auch so drumherum enthält. Ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem anderen Streamer-Fall auch in Nagano vergleiche, dann muss ich doch sagen, finde ich den hier jetzt irgendwie besser gelungen. Bei dem anderen, da war ja auch noch Yamamura dabei. Das fand ich dann eher so, naja, okay, ein bisschen comedyhafter. Und hier der Fall, der war ja schon durchaus ernst von Anfang bis Ende. Und ich finde, das steht diesen vier Kapiteln gut zu Gesicht. Okay, dann machen wir weiter mit dem dritten Fall in diesem Band. Da geht es um Kogoros heimliches Treffen und über diesen Fall erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, genau. Wir beginnen mit Kogoro in der Detektei, woran ihn fragt, was sie heute zu essen machen soll. Und Kogoro ganz entspannt ablehnt und sagt, ja, für mich nix. Ich habe gleich noch ein Treffen mit einem Klienten, muss also wieder los. Und dann, ja, soll sie mit Conan quasi alleine essen. Und ja, er sagt dann nur sowas wie, ja, schließ mir die Tür gut ab, okay, und Ran ist da so, hat da so ein komisches Gefühl und vertraut das Conan dann auch an und sagt, ja, dass sich ihr Vater in letzter Zeit komisch verhält und er irgendwie in ihr Zimmer gegangen ist und dann da was gesucht hat und als Antwort nur gab, er wollte wissen, was junge Mädchen denn so mögen, und weil ihn da wer drum gebeten hat, eine Klientin oder so, also das war alles sehr schwammig und ja, das ist dann halt ja ihr sehr merkwürdig vorgekommen und ja, deswegen überlegt sie, was denn der Grund dafür sein könnte, dass er sich so komisch verhält und ihr nachspioniert und überlegt dann, ob er vielleicht ahnt, dass sie jetzt mit Shinichi zusammengekommen ist und Conan ist dann natürlich auch geschockt, weil er ihm das eigentlich selber sagen wollte und ja. Und dann treffen sie Kogoro halt zufällig auch draußen auf der Straße, weil er wollte ja auch los und die beiden sind ja dann auch raus und dann sehen sie, wie er telefoniert und ja, dann überlegen sie, mit wem er denn telefonieren könnte, weil er wieder das Thema mit Oberschülerin und Tochter anschneidet und Geschenk und dann überlegen sie, oh, vielleicht will er Rand irgendwas Besonderes zum Geburtstag schenken und deshalb telefoniert er mit Eri und fragt sie um Rat und sie kommen wieder zusammen und oh, das ist, wird ganz toll werden und dann steht Eri hinter ihnen und sagt, alles falsch, ich bin hier, mit mir telefoniert er nicht, der Elende und erzählt dann auch, ja, dass sie mit einer Klientin ihrerseits ein Gespräch hatte, was auch das Thema Beziehung und Wiedervereinigung mit Kogoro irgendwie neues Familienmitglied so auf den Plan geworfen hat und das stimmte ja mal so überhaupt nicht und deswegen ist sie nicht besonders gut drauf. Und ja, dann überlegen sie, ja, was denn halt der Grund sein könnte, mit wem er telefoniert, ob er nicht mit, ja, der Assistentin von Eri spricht oder so. Aber das kann auch nicht sein, weil die ist krank, sagt Eri. Dann kommen sie noch eventuell auf Asusa aus dem Café. Die steht plötzlich auch hinter ihnen mit Amuro und sagt, ja, wir sollten was einkaufen gehen. Und ja, ganz merkwürdig. Also, wer ist diese Frau? Wie eben im Klappentext hinten heißt es Klappentext, Buchrücken. Die geheimnisvolle Lady, mit der Kogoro sich treffen will. Und er sagt dann zu ihr, wir treffen uns in unserem Stammcafé, bis gleich. Geht dann dahin. Und Ran, Eri und Conan Ja, verfolgen ihn dann quasi, um rauszufinden, mit wem er sich treffen möchte. Auf dem Weg dorthin kommen sie dann am Bahnhof vorbei und da sind dann drei Passanten, die alle eine Papiertüte bei sich haben und plötzlich rennen die alle ineinander, die Tüten werden verstreut und ja, sie haben es alle irgendwie so ein bisschen eilig, gucken dann in die jeweiligen Tüten rein, um sich zu vergewissern, wessen Tüte denn welche ist und in der einen ist ganz viel Geld und auf einmal sagen alle, ah, das ist meine Tüte, gib sie her und sie streiten sich darum. Natürlich ist die Tüte, wie ich schon sagte, aus Papier und die Leute streiten sich und ziehen und zerren daran und was passiert? Papiertüte geht kaputt, das ganze Geld fliegt über den Bahnhof und alle sind total panisch und sagen, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Und ja, Eri lässt sich dann einen Trick einfallen, um sozusagen die neugierigen Blicke der Passanten abzuwenden und dann ja sozusagen mit den dreien Personen zu sprechen, weil natürlich, wie gesagt, alle sagen, jo, ist mein Geld. Und sie wollen jetzt quasi rausfinden, ja, wer sagt denn jetzt die Wahrheit und wer nicht. Und dann ja, verhören sie die drei sozusagen in einem Café da am Bahnhof und sprechen mit allen dreien, um halt rauszufinden, wer ist der Wahrheitssagende und wer ist der Lügner. Und ja, nachdem sie dann da so einige Fragen gestellt haben und ihre Kombinationen angestellt haben, kommen sie dann entsprechend auch dahinter, geben dem einen Herrn dann entsprechend das Geld wieder mit. Und ja, dann kommt es aber dabei dann auch dazu, dass sie sich da auch nur einen Trick haben einfallen lassen, weil das eben auch ein Krimineller war und den können sie dann entsprechend überführen. Und ganz am Ende wird dann auch aufgeklärt, wer denn die Person ist, mit der sich Coguereau halt getroffen hat. Und dann treffen alle aufeinander und sprechen miteinander. Und am Ende ist Coguereau so peinlich berührt, dass er ganz schnell wegläuft. Auch das, wie ich finde, ein gelungener, ein guter Fall, bei dem ich glaube, das hatte ich schon damals, als die Weeklies draußen waren und wir kurz drüber gesprochen hatten. Ich fand das irgendwie schön, dass die Charaktere hier mal namenlos auftreten und dass wir hier nur Herr A, B und C haben. Und einfach so die Frage, naja, wem gehört jetzt eigentlich welche Tüte? Wem gehören die Modellpistolen? Wem gehören die Geldscheine? Und wem gehört die blutverschmierte Kleidung? Und dann muss ich halt auch dazu sagen, dieser Fakt, dass alle verdächtig sind und alle Tatverdächtigen auch über das, was sie angeblich beruflich machen, lügen, und zwar strack weg. Das ist auch irgendwie ganz interessant, weil dadurch werden eben alle drei Tatverdächtigen noch ein Stück verdächtiger, weil halt eben jeder lügt. Also keiner hat wirklich eine weiße Weste in diesem Fall. Und zu sehen, wie sich Eri und Kogoro hier doch ja sogar mehr als nur zusammenraufen, sondern wirklich als Team echt gut performen. Einfach so, ja, Rechtsanwältin mit messerscharfem Verstand und Meisterdetektiv, der tatsächlich hin und wieder auch mal ein Korn findet, das hatte irgendwie was. Ja, ich meine, man hat natürlich zwischendrin gemerkt, dass Kokoro und Eri sich Spinnefeind sind, aber, oder was heißt Spinnefeind, dass sie sich so schlecht riechen können, aber gerade das hat halt auch dem Fall noch so ein bisschen mehr Pep und Würze gegeben. Also so summa summarum, das fand ich, das war jetzt ein etwas ruhigerer und entspannterer Fall, der aber wirklich so vom Mischungsverhältnis her sehr gut gepasst hat und funktioniert hat für mich. Auch in diesem Fall fand ich wieder die Charakterinteraktion, die große Stärke. Gerade auch am Anfang ist das alles so sehr sympathisch. Und auch selbst so kleine Momente, dass Con dann sagt, Mist, ich wollte ihm doch davon erzählen, wenn ich wieder Shinichi bin. Das macht total den falschen Eindruck, wenn das irgendwie anders rausfindet. Finde ich eigentlich schon süß, dass Shinichi sich solche Gedanken irgendwie dann macht in seinen Beziehungen mit Ran und mit ihren Eltern. Und das dann auch, dass sie dann am Anfang spekulieren und alles. Vielleicht ist es Eri und dann kommt Eri vorbei. Nein. Vielleicht ist es Arthur, dann kommt Arthur vorbei. Das ist schon lustig. Auch wenn ich jetzt die endgültige Auflösung mit, oh, es war Midori Kuriyama und es ging um Geschenke und so, das fand ich ein bisschen, naja, weil eigentlich habe ich nicht so das Gefühl bisher, dass Kogoro und Midori Kuriyama so diese Beziehung zueinander haben. Und sie ist ja auch irgendwie so widerwillig. Also, das fand ich am Ende so ein bisschen, naja, also weiß ich jetzt nicht. Da, sein Telefongespräch, wie er am Anfang mit ihr redet, passt nicht dafür, wie ich mir vorstellen würde, dass Kogoro mit Kuriyama reden würde. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen absichtlich so, damit man das Falsche denkt. Und die Charaktere denken ja auch an das Falsche. Und werden dann auf die falsche Fährte gelockt. Und Eri ist einfach in dem Fall super. Also, wie sie ja am Anfang, wie sie da Kogoro zum Bleiben zwingt, nämlich so lauter dieses, oh, ist das einfach der berühmte Kogoro Mori und so. Dann ruft, das ist dann, also Eri ist da einfach in dieser Beziehung, wenn es darum geht, ihr Mann zu ärgern, ist sie einfach top. Und selbst dann die Situation da entschärfen mit, oh, das war eine Social Media Challenge, haha, abonniert alle unseren Channel. Also sie ist einfach super und selbst Kogoro steht ja in dem Fall öfters mal nicht so doof da. Also das ist, und auch die anderen Punkte, die Jens angesprochen hat, dass die alle irgendwie verdächtig sind, dass die keinen Namen haben, wie das alles so inszeniert ist, fand ich gut. Und auch welches, was für ein Verbrechen das am Ende dann auch tatsächlich ist, fand ich auch mal was anderes. Und auch dieses Konfrontationsszenen am Ende im Taxi, fand ich auch ganz gut. Nur eben diesen Rahmen am Ende, dass Kogoro sich dann mit Kuriyama so trifft, das fand ich ein bisschen so einen leichten Cop-out. Also da hätte ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Also insgesamt ein ganz guter Fall, würde ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Ich bin auch sehr zufrieden damit, wie das alles so rundum war. Auch hier viele Charaktere mit eingebaut, was zusammenpasst. Lasse hat so schön ausgeführt mit dem, ja, mit wem telefoniert er? Und dann tauchen die da so nach und nach auf. Und dann, ja, nein, ich bin's nicht. Ja, ich auch nicht. Und das war sehr schön und lustig gewählt, auch wie Eri da vor Wut in Flammen steht und so. Das, ja, war einfach eine super Szene und ja, auch wie am Anfang, wie spannend das aufgemacht wurde mit, warum ist Kogoro so, was hat er vor und alles, das verdächtige Gespräch und ja, dann den Fall, den sie mit eingebaut haben, der auch seine besonderen Momente hatte, wo dann, ja, Eri und Kogoro auch, ja, gut irgendwie zusammengewirkt haben, auch als sie dann den Fall durchschauen und gleichzeitig darauf kommen, dass eben keiner der drei die Wahrheit sagt. Da wirken sie wirklich wie so ein eingespieltes Team, sag ich mal, obwohl sie sich ja überhaupt nicht leiden können irgendwie. Aber irgendwie ja dann doch. Also so ganz ist die Hoffnung vielleicht noch nicht verloren. Und ja, dann am Ende, das, ja, wie dann eben der besagte Fall oder Nebenfall sozusagen noch aufgeklärt wird, mit dem, dass sie da quasi drauf gestoßen sind, auch sehr schön und spannend gewählt. Und ja, am Ende dann rauszufinden, dass Kogoro sich mit Eris Assistentin getroffen hat und mit ihr diese ganzen Geschenke da geplant hat, fand ich irgendwie ein nettes Detail, aber es wirkte auch so ein bisschen plötzlich da reingedrängt, weil am Anfang war es ja auch so, sie wollte eigentlich auch wirklich gar nicht dahin, weil sie ja wirklich erkältet ist und Eri hat ja auch gesagt, kann sie nicht sein, sie ist total erkältet. Und dann geht sie doch in dieses Café, also, ja, weiß ich nicht. Da finde ich dann wiederum, wenn das von Kogoro kam, ein bisschen rücksichtslos von ihm, so nach dem Motto, ah, kommen Sie doch, gehen Sie doch mal, kommen Sie doch dahin, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Und sie sitzt am anderen Ende des Telefons, ja, aber ich kann wirklich nicht, ich will lieber im Bett bleiben. Nein, nein, kommen Sie doch so, wenn er sie da so gedrängt hat. Das finde ich dann wiederum nicht so toll von ihm. Ja. Und was so ein bisschen fehl am Platz wirkte, muss ich sagen, weil da so gar nicht mehr darauf eingegangen wurde, ist dieser eine Moment, wo Conan wieder seine Rückblicke hatte an Itakura und Wermut und was da so war. Das war nur so ein Panel und er hatte so ein bisschen, ja, er erinnert sich zurück, aber dann wird da gar nicht mehr darauf eingegangen und irgendwie wirkte das meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, es wird wieder Richtung Hauptstory, da war übrigens noch was, ne? Aber das wirkte für mich so, ja, ich werf das mal ein, aber das war's dann auch. Also im Prinzip hat das für mich überhaupt keine Relevanz und da habe ich mir dann auch so gedacht, warum kommt denn das jetzt hier? Also das wirkte für mich eher fehl am Platz, als dass es irgendwie die Story befeuern würde oder mir die Haupthandlung nochmal in den Sinn ruft und ich sage, ah ja, ich will wissen, wie es weitergeht oder so. Weiß ich nicht. Also, ja, das war so das, was mir so ein bisschen an dem Fall missfallen hat oder was ich nicht so doll fand. Dieses unnötige Einwerfen. Aber ansonsten war wirklich alles rundum perfekt, hat Spaß gemacht, das zu lesen und das war wirklich schön und ja, es hat mir auch gefallen, dass wir hier den Fall direkt abschließen konnten und dann sozusagen den Band mit einem runden Ende verlassen und nicht vor irgendwelche Cliffhanger gestellt werden. Und damit ist der Fall, der Band am Ende, fast, zumindest vom Inhalt her. Wir haben hier keinen Schriftzug, Band 107 Ende, aber naja. Dafür haben wir noch das Notebook Materialsammlung plus Alpha Detektiv Conan Band 107 Fall 1 bis 10 und da haben wir dann Shinji und Rans Outfit, die Fallcharaktere da, Outfit Designs, ein paar Entwurfsseiten und ein bisschen reingezeichnete Seiten, kann man dann schön vergleichen, insgesamt 5 Stück. Dann von den Nagano Outfits von Polizei, Detective Boys, Verdächtige und auch ein bisschen die Gesichts Skizzen davon und am Ende noch die Skizzen von den auf 2 Seiten von dem letzten Fall mit Eri und Kuro und den 4 Verdächtigen, mit den 3 Verdächtigen. Ja, das ist dann so das Bonusmaterial in diesem Band. Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass ja, Aoyama entlastet wird und dass entsprechend dann statt einem weiteren Kapitel so ein bisschen Materialsammlung in den Band aufgenommen wird. Das ist ja auch ganz schön und nett, aber für mich ist es jetzt zum Beispiel so weit, dass ich sage, ich habe jetzt genug Materialsammlung und Entwürfe und Scribbles gesehen und ich würde mich doch jetzt drüber freuen, wenn ja, dann lieber stattdessen wieder ein 11. Fall mit reinkommt. Und dann nach dem Bonusmaterial haben wir natürlich auch wieder das kleine Lexikon der Meisterdetektive. Diesmal stellt uns Gosho Aoyama Shinya Kogami aus Psycho Pass vor. Was hat er denn zu diesem Detektiv zu sagen, Olli? Ja, Kogami, der ein oder andere von uns treuen Anime-Zuschauern oder Manga-Lesern wird ihn bestimmt kennen vom Namen her. Zumindest ging es mir so. Ja, Aoyama steht ihn hier vor und ja, berichtet halt im Prinzip so ein bisschen das, was wir eben aus der namensgebenden Serie Psycho Pass kennen, dass die Welt ja so weit entwickelt ist, dass kriminelle Personen anhand eines Kriminalkoeffizienten identifiziert werden können und damit sozusagen die Verbrecher direkt gefunden werden. Es aber eben auch solche schlimmen Verbrecher gibt, dass sie, ja, direkt als Vollstrecker im Polizeidienst eingesetzt werden, quasi ja ihr kriminelles Leben hinter sich gelassen haben und anstatt für immer weggesperrt zu werden, quasi in den Dienste der Polizei gestellt werden. Und Kogami ist eben einer von diesen Vollstreckern und ja, er ist mit seinem super gestählten Körper sehr sportlich und außerdem hat er einen scharfen Verstand. Und ja, dann ist er eher so ein bisschen, ja, Richtung Matsuda, sag ich mal, mit seinem schroffen Charakter. Dennoch, ja, geht er immer sehr zielbewusst und pflichtbewusst bei seinen Fällen vor, hat halt die Inspektorin Tsunemori an seiner Seite, mit der er zusammenarbeitet. Und ja, die beiden erleben interessante Fälle und ja, wie gesagt, wer Psycho Pass schon kennt oder es noch sehen möchte, der hat hier quasi von Aoyama einen entsprechenden Verweis auf den Manga oder Anime und ja, da kann man doch auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ja, würde ich auch sagen, wir haben ja öfter mal so Detektive, wo man nicht zu sagen kann, aber Psycho Pass ist ja auch in Deutschland eine Anime- und Manga-Reihe, die wir ja durchaus lokalisiert bekommen haben. Ich muss zugeben, ich habe Psycho Pass nach der ersten Staffel nicht wirklich weiterverfolgt. Man hat ja auch immer sehr schlechte Kritiken gehört zur zweiten Staffel und danach die Filme und irgendwie, es gab ja noch dritte. Da weiß ich jetzt auch nicht so viel drüber. Aber auf jeden Fall diese allererste Staffel Psycho Pass, die kann man wirklich sehr doll empfehlen. Das ist so rein an sich gesehen, als Staffel kann man auch abgeschlossen. Also ich find jetzt nicht, dass ich irgendwas verpasst habe, weil ich nur diese eine Staffel gesehen habe. Ich finde, das ist so als Ein-Staffel-Experience, ein Thriller, so Cyberpunk-mäßiger Mystery-Thriller-Anime auf extrem hohem Niveau. Da kann man nichts mit falsch machen und sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Psycho Pass kann man nur empfehlen. Zumindest die erste Staffel. Der Empfehlung schließe ich mich direkt sehr gerne an. Wirklich eine gute Serie, zumindest so in den Anfängen, ne? Erste Staffel. Also, das ist eine Serie, die hat es verdient, dass man ihr eine Chance gibt. Ja, und da es sich anbietet, hier dann auch direkt der Verweis zu Crunchyroll, weil ich genau weiß, da kann man den Anime schauen. Also wenn ihr da reinschauen wollt. Genau, macht das gerne. Oder vielleicht wollt ihr auch in eine der anderen Egmont-Manga-Serien reinschauen, denn wir haben hier auch wieder ganz viel Werbung mit drin in diesem Band. Da haben wir einmal Demon King of God Killing, Bloodcrawling Princess, hui, Maria's Judgment, Lilyman. Oh, eine ganz andere Art der Werbeseite für Groß und Klein, direkt Action-Spaß für Groß und Klein, Yaiba Band 1 von Gosho Aoyama, Autor von Detective Conan. Atelier of Witch Hat. Bungo Stray Dogs. Operation Magic Girl. Ah, da sehen wir wieder die unterschiedlichen. Das sind ja teilweise wieder die unterschiedlichen Symbole, ne? Und für welche Werbeseiten das ist, meine Güte. Chainsaw Man. Detective Conan Creepy Cases. Oh. Kaito Kid Treasured Edition von Gosho Aoyama mit 2M. Detective Conan Fan Edition. Detective Conan Special Black Edition. Und dann sind wir auch schon durch. Ja, das war ja doch gar nicht so viel. Und dann noch Egmont Verweise auf die Social Media Seiten egmontmanga.de, ist noch Weiterleitung, Facebook, Instagram und Twitter. Der Account wird nicht mehr betrieben, also Twitter braucht ihr nicht hingucken, führen sie nicht weiter. Und dann haben wir noch die Stoppu-Seite und dann sind wir einmal durch den Band. Ja, Detective Conan Band 107. Es ist jetzt im Vergleich zu manch anderen vorherigen Bänden, den letzten paaren, fand ich eher ein ruhigerer Band. Im Band 106 hatten wir den großen Fall mit Heiji und Kasua. In Band 105 hatten wir den da im Skytree mit Hakuba und Kaito Kid als Shinichi verkleidet. Das war auch so ein bisschen mehr, so ein bisschen, hat sich ein bisschen aufregender angefühlt. Und bei 104 natürlich total mit vor 17 Jahren. Also im Vergleich zu so den letzten drei Bänden ist das hier, finde ich, auch so ein bisschen ruhigerer Band, ein bisschen mehr low-key, ein bisschen entspannter, nicht so jetzt die Fälle, die so das Buch komplett hochkochen lassen. Aber trotzdem finde ich drei Fälle, wo man einfach, also für mich, ich habe das jetzt glaube ich bei jeder Fallbesprechung erwähnt, Fälle, die einfach durch die Charakterinteraktion sehr gut funktionieren. Einfach, dass man verschiedene Charakterkonstellationen hat und wie die so zusammenwirken und das Zusammenspiel da zu sehen und dazu auch noch, je nachdem, schöne Fälle und auch keine Mordfälle an sich dabei. Der Mordversuch war das höchste der Gefühle, was wir hatten. Aber der erste Fall und der letzte Fall ist einfach gar nichts mit Mord irgendwie, sondern mit anderen Sachen und dann teilweise auch eher rätselfokussierter und alle Fälle auch ein bisschen anders, ein bisschen Abwechslung da in der Art, wie die Fälle konstruiert sind. Finde ich deswegen, es ist zwar ein bisschen ruhigerer Band, aber trotzdem abwechslungsreich und hat mir beim Lesen trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt keinen so einen Highlight-Fall hatten wie eben im letzten Band mit Teji und Kasua, aber dafür einfach schöne cozy Mystery-Vibes und das ist ja auch was sehr Wertvolles bei Detective Conan. Das kann ich auch so sagen, ja. Hier der Band war beim Lesen insgesamt so ein bisschen ruhiger, aber dadurch auch gleichzeitig beruhigend. Mir haben alle drei Fälle wirklich gut gefallen. Der erste, den fand ich jetzt so insgesamt noch den, ja, entspanntesten, gerade halt eben so durch den Flashback und weil es ja jetzt an sich schon ein ziemlich gewaltloser Fall gewesen ist, also wirklich so was relativ Harmonisches noch für Detektiv-Conan-Verhältnisse. Da ist man ja Bände mit ganz anderen Fällen gewohnt. Selbst jetzt der Fall in Nagano, wo dann halt mal wirklich so etwas explizitere physische Gewalt zum Einsatz kam, muss ich sagen, war es immer noch alles für Conan-Verhältnisse ziemlich bodenständig und auch klassische Ermittlungsarbeit, die einfach Spaß gemacht hat zu verfolgen, ohne dass da jetzt irgendwie großartig was aufgebauscht wurde. Klar, man kann jetzt natürlich bei allen Fällen oder bei dem ersten und bei dem zweiten Fall über den Trick diskutieren oder die angewendeten Tricks. Im ersten Fall sind es ja mehrere, ob das Ganze jetzt wirklich auch so realistisch ist und ob das hätte sein müssen. Aber es tut zumindest mir jetzt, was so den Lesefluss und auch den Spaß an dem Band angeht, nicht wirklich einen Abbruch. Und ja, der dritte Fall mit den Papiertüten und Kokoro und Eri, das war einfach so ein schöner, wenn ich jetzt sage 0815 Fall, dann klingt es negativ. So ist es aber nicht gemeint. Also, wie formuliere ich? So ein schöner Standardfall. Drei Kapitel, ohne dass wirklich viel Weltbewegendes passiert, aber es ist einfach so schön zu überlegen, ja, wer ist es denn jetzt? Alle drei lügen und irgendwie jeder könnte jetzt derjenige sein, dem die Tüte mit dem Geld gehört, aber warum tragen die anderen Pistolen bzw. blutverschmierte Kleidung mit sich rum? Und das war irgendwie einfach schön zu lesen. Insofern alles in allem ein ruhiger Band, aber keiner, der irgendwie langweilig wäre oder bei dem ich hätte gähnen müssen. Ja, mir hat der Band auch ein zufriedenstellendes Gefühl geliefert. Ich, ja, hatte zuletzt einen der Sonderbände gelesen, wo wir auch einen Podcast drüber gemacht haben. Hier schon mal der Querverweis, also gerne in die Sonderbandcasts reinhören. Ja, von daher war ich noch so im Hinterkopf, okay, ich lese jetzt den Conan-Band natürlich zur Vorbereitung auf diesen Cast hier. Ich nehme mir mal extra viel Zeit dafür, weil der letzte, wie gesagt, Sonderband, der hat echt viel Zeit gebraucht und ja, jetzt Conan wieder, da nehme ich mir mal ordentlich Zeit für und ich war überraschenderweise sehr schnell durch mit dem Band, aber es war halt, wie gesagt, überhaupt nicht so, oh, ich bin schon durch, was ist denn das hier, sondern so, ach, ich bin schon durch und das war ja so schön zu lesen und so ruhig und flüssig und alles. Und war diesmal auch nicht so, klar, bei den Erläuterungen der Tricks oder so wurde so ein bisschen mehr geredet, aber ich fand, es war jetzt nicht so, wie gesagt, wir hatten keinen Mordfall, aber so bei den Ermittlungen in den Mordfällen ist es dann meiner Meinung nach immer so, dann wird erst die Zeugen werden erst alle befragt, dann wird das Ganze nochmal wiederholt dargestellt. Ja, ich fasse übrigens zusammen. Und dann bei der Auflösung entsprechend wird dann gesagt, wie hat die Person das gemacht und was ist alles genau passiert und was weiß ich nicht, was in diesen ganzen Ermittlungen zu geredet wird. Und hier war das halt eher nicht so, hatte ich das Gefühl. Hier wurde nicht ganz so viel geredet. Es war daher ja sehr entspannt, das zu lesen, den Stories entsprechend zu folgen. Und ja, jeder Fall hatte so was für sich mit den Police-Story-Menschen der Vergangenheitsstory, dann entsprechend der Hauptfall in Nagano, was da so passiert ist, mit den entsprechenden, ja, Sachen hier, Unfall und das alles mit dem Feuer und das alles, was da so mit dran hing, die Interaktionen mit Yui und Ai und den ganzen, ja, Polizeireviergedöns da und dann am Ende eben der letzte Fall mit Kokoro und Eri und den Leuten, die da aufgetreten sind und eben dieser, ja, spezielle Fall mit den drei Verdächtigen, die irgendwie alle was am Dreck am Stecken haben konnten und dann, was aber auch alles irgendwie schlüssig war dann am Ende, also ja, war sehr schön und angenehm, diesen Band zu lesen. Also von daher, ja, empfehle ich euch den sehr gerne. Da könnt ihr ruhig mal entspannt einen Nachmittag, eine Stunde oder vielleicht dauert es auch zwei, weiß ich nicht genau, könnt ihr lesen. Und dann hat man auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Gefühl. Also mir hat der Band auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das war unser Fazit zu Detektiv Conan Band 107. Wenn ihr uns gerne schreiben wollt, wie ihr diesen Band fandet, dann tut das doch gerne, entweder auf unseren Projektseiten oder auf unseren Social Media Kanälen, auf die ich jetzt verweise, weil wir am Ende dieses Conan-Cast-Themen-Podcasts angelangt sind, auf connews.org, wo ihr vielleicht diesen Podcast hört, da findet ihr allerlei News rund um Detektiv Conan und könnt da auch kommentieren. Also schreibt gerne, wenn ihr da jetzt hört, unter den News-Posts zu diesem Podcast, wie euch der Band gefallen hat. Wissen beitragen oder was zu dem Band recherchieren könnt ihr auch im ConWiki, conwiki.org, ein riesiges Mitmach-Wiki rund um Detektiv Conan, da könnt ihr euch informieren. Was dazu schreiben könnt ihr auch im ConForum, solange es das noch gibt, conforum.org. Oder sonst mit anderen Usern chatten, könnt ihr auf unserem Discord-Server connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns auf Facebook, auf Instagram, auf Blue Sky, auf Threads, auf Mastodon. Auf all diesen Kanälen sind wir vertreten unter dem Handle @connews oder @connews.org. Da findet ihr uns. Und unterstützen könnt ihr uns über unseren Patreon-Account, indem ihr Einkäufe über unsere Amazon-Affiliate-Links tätigt oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr auch bei diesem ConanCast bis zum Schluss dabei gewesen seid. Bleibt sicher, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Podcast. Ja, auch ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Lesen des Bandes.